Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW vom 20. März 2013. Piratenfraktion setzt sich erfolgreich für digitale Bildungsmedien ein. Das Land wird die Bildungssuchmaschine Learnline mit zusätzlich 100.000 Euro fördern. Einen entsprechenden Haushaltsänderungsantrag der Piratenfraktion haben die Abgeordneten des Landtags NRW heute mit großer Mehrheit angenommen. Damit ist wieder eine parlamentarische Initiative der Piraten erfolgreich gewesen. Schon die zweite innerhalb kürzester Zeit, freut sich Monika Pieper, parlamentarische Geschäftsführerin der Piratenfraktion. Auf www.learnline.nrw.de sind tausende hochwertige digitale Lernmaterialien zur kostenfreien Nutzung verzeichnet. Um die Suche zu erleichtern, wollen die Entwickler Social Tracking und Open Review in diesem System implementieren. So können Lehrende ihre Erfahrungen mit den Bildungsmedien an andere weitergeben. Zudem wäre es leichter möglich, zusätzliche Informationen beispielsweise zu den Urhebern der Materialien zur Verfügung zu stellen. Die 100.000 Euro werden dieses Vorhaben ermöglichen, erklärt Pieper. Die von uns initiierte Sachverständigenanhörung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung in der vergangenen Woche hat gezeigt, wie wichtig es ist, den Lehrenden den Umgang mit digitalen Bildungsmedien zu erleichtern. Pressemitteilung gesprochen von Andrea Akavako. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.